Der Magnet. Der Strand der Abenteuerbucht war übersät mit Müll. Sowas, der Sturm letzte Nacht hat hier ein echt großes Chaos angerichtet. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich sammle mit dem Magneten alles ein, was aus Metall ist. Der rote Magnet hing am Greifer von Rubbles Schaufelbagger. Und an ihm blieben Dosen, Eimer und jede Menge anderer Müll einfach haften. Das ist ja toll. An dem Magneten bleibt alles kleben. Aber wie kriegt man es wieder ab? Ganz einfach. Ich drück auf den Knopf. Pass mal auf. Kaum hatte Rubble den Magneten ausgeschaltet, lag alles wieder im Sand. Wow, wie hast du das gemacht? Ganz einfach. Einschalten und der Schrott geht hoch. Wieder ausschalten und der Schrott fällt runter. Schrott hoch, Schrott runter. Hoch, runter, hoch, hui. Ich hab eine tolle Idee. Du lässt den Schrott gleich in mein Auto fallen, okay? Ja, dann ist er schon mal weg. Rubble lud also den ganzen Müll in Rockys Recycling-LKW. Eine Ladung nach der anderen. Guck mal! Bis Marshall plötzlich etwas entdeckte. Ist das ein Huhn aus Metall? Das ist kein Huhn, Marshall. Das ist der Wetterhahn von Yumis Scheunendach. Wow! Und schon haftete auch der an dem Magneten. Rubble, warte! Den müssen wir Yumi zurückbringen! Mit einem Satz sprang Marshall dem Wetterhahn hinterher, riss ihn herunter und plumpste mit ihm in den Sand. Doch durch den Ruck fiel nun auch der andere Müll herunter. Ein Fass landete auf dem Schaufelbagger, zwei andere auf dem Boden und nun löste sich auch noch der Magnet und flog durch die Luft bis in Marshalls Feuerwehrauto. Allerdings merkte das niemand. Schrott runter! Ryder und der Robohund befanden sich in der Einsatzzentrale, als das Pawpad sich meldete. Rubble und Ryder, wir haben Yumis Wetterhahn gefunden. Der Sturm hat ihn bis an den Strand geweht. Wir treffen uns gleich auf dem Bauernhof. Bring Rocky und Marshall mit, dann können wir den Wetterhahn wieder anbringen. Ich finde es super, dass ihr den Strand aufräumt. Machen wir gern. Na dann los, auf zum Bauernhof. Rocky, Rubble und Marshall sprangen in ihre Fahrzeuge. Immer noch bemerkte keiner der Freunde den Magneten im Feuerwehrauto, der unterwegs jede Menge Müll anzog. Mülltonnen und Eimer, ein Einrad und jede Menge Nägel. Im Gegenteil, Marshall war sich ganz sicher, dass der Krach, den er hörte, aus Rockys Recycling-LKW kam. Der Schrott scheppert ganz schön in deinem Auto. Das stimmt. Vielleicht sollte ich meinen Namen in Scheppy ändern. Langsam näherten sie sich einem Bahnübergang. Vorsicht, hier sind Gleise. Schon waren sie auf der anderen Seite. Allerdings hatte der Magnet viele kleine und große Schrauben aus den Gleisen gezogen, sodass die sich völlig verformt hatten. Doch nur dem Lokführer fiel das auf. Der Lokführer versuchte, den Zug abzubremsen, aber dafür war es zu spät. Oh nein! Die Waggons entgleisten. Die Tür geht nicht auf. Genau neben einem dicken Baum. Ich sitze fest. Der nun auch noch das Führerhaus versperrte. Ich muss Hilfe holen, aber dazu brauche ich mein Handy. Doch das lag leider auf dem Ast des Baumes. Bürgermeisterin Gutherz war an diesem Morgen bei Bäuerin Yumi zu Besuch. Also, Henrietta schmeckt die neue Maissorte, die sie anbauen, sehr gut. Und sie ist ein sehr wählerisches Huhn. Dann hole ich noch mehr. Aber der Mais musste warten. Denn Ryder, Rocky und Marshall kamen angebraust, die sich unterwegs getroffen hatten. Hallo Yumi, Frau Bürgermeisterin. Ryder, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr habt meinen Wetterhahn gefunden. Und wir sind hier, um ihn wieder anzubringen. Oh, das ist wirklich sehr lieb von euch. Dankeschön. Machen wir doch gern. Marshall fuhr sein Feuerwehrauto dicht an die große Scheune heran. Leiter hoch! Sie reichte genau bis zum Dach. So ist es gut. Rocky wollte gerade den Wetterhahn aus seinem LKW holen. Hey! Als der auch schon von dem Magneten angezogen wurde. Ist ja komisch. Was immer noch niemand ahnte. Der Wetterhahn klebt an deinem Auto. Zusammen mit Eimern, Tonnen und allem möglichen Zeug. Und noch einem Eimer, der Yumi aus den Händen rutschte. Ich will mal was versuchen. Ryder hielt einen Schraubenschlüssel hoch. Ich glaube, dein Feuerwehrauto ist magnetisch. Wirklich? Und woher kommt das? Tja, das weiß ich nicht, aber das kriegen wir schon raus. Erstmal nehmen wir den Wetterhahn ab. Ich schaffe es nicht, ihr müsst mit anpacken. Eins, zwei, drei und ziehen. Die Freunde zogen so doll, dass der Wetterhahn ihnen aus den Händen rutschte und in ein Gatter voller Maiskolben flog. Also, für einen unechten Hahn kann er ganz schön weit fliegen. Doch nun flitzte Henrietta los. Henrietta fühlt sich wohl auch magnetisch angezogen. Sie kann gar nicht von dem Wetterhahn wegbleiben. Vielleicht will Henrietta mehr mit anderen Hühnern zusammen sein. Oder sie sucht einen Mann. Tut mir ja leid, dass ich dir den Hahn wegnehmen muss, aber er gehört aufs Scheunendach. Und da bringen wir ihn jetzt wieder an. Das fand Henrietta zwar gar nicht gut, trotzdem drückte Ryder den Wetterhahn nun Rocky in die Pfoten, der bereits auf der Leiter wartete. Hier, bitte sehr, Rocky. Der kleine Mischling brachte den Wetterhahn hinauf aufs Dach. Schraubenschlüssel. Und zog die Schrauben fest an. Der Lokführer versuchte unterdessen, irgendwie an sein Handy zu kommen. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Verzweifelt streckte er einen langen Stock aus und kam damit endlich auf eine Taste. Hallo, Ryder? Was? Ihr Zug ist entgleist? Das kriegen wir wieder hin. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns! So schnell sie konnten, fuhren die Freunde zurück zur Einsatzzentrale und sprangen in den gläsernen Fahrstuhl. Marshall war wie immer der Letzte und blieb mit seiner Hundemarke nun auch noch an seinem Feuerwehrauto hängen. Er zog und zerrte so doll er konnte, befreite sich, segelte durch die Luft, landete auf dem Einrad, das an seinem Fahrzeug klebte, und rollte darauf nun ebenfalls zum Fahrstuhl. Vorsicht, Marshall, nicht zu uns! Die Landung war ziemlich hart. Ich fühle mich total gerädert. Der Fahrstuhl fuhr los und brachte die Freunde hinauf in die Zentrale. Als sie dort ankamen, steckten alle in ihren Einsatzanzügen mit den Rucksäcken und Helmen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Der Lokführer hat angerufen, der Zug ist entgleist. Für diesen Einsatz brauchen wir Rubble. Du hebst mit deinem Kran die Lok an, damit wir die Schienen reparieren können. Rubble ist der Retter. Rocky, du reparierst die Schienen mit deinem Werkzeug. Rocky rockt. Und Marshall, wir brauchen deine Leiter. An ihr klettert der Lokführer zum Fenster raus. Ich bin bereit, Ryder. Wuff, wuff, Rettungshund. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hintereinander sausten Rubble, Marshall und Rocky die Rutsche hinunter, die bis zu den Garagen führte. Dort sprangen sie in ihre Fahrzeuge, während Ryder bereits auf dem Weg zu seinem Quad war. Zusammen fuhren sie los. Über die Brücke, quer durch die Abenteuerbucht und bis zu dem Bahnübergang, an dem der Zug entgleist war. Ryder, bin ich froh, dass ihr kommen konntet. Keine Sorge, Herr Lokführer, es wird alles gut. Sie sind in 0, nichts wieder auf den Schienen. Marshall, hilf unserem Freund mit deiner Leiter raus. Wird gemacht. Ruh, ruh. Leiter. Marshall fuhr seine Leiter so aus, dass sie den Ast, der die Tür des Führerhauses versperrte, ein Stück herunterdrückte. Erleichtert kletterte der Lokführer ins Freie. Leiter runter! Der Feuerwehrhund setzte den Lokführer vorsichtig auf den Boden ab. Ich danke euch! Jetzt bist du dran, Rubble. Heb die Lok mit deinem Kran hoch. Die kleine Bulldogge lenkte den Schaufelbagger dicht neben den Zug und fuhr dann den Greifer aus. Lok, hoch! Das hast du gut gemacht. Rocky, du bist dran. Du musst die Schienen schnell reparieren. Alles klar. Rip, Hammer! Rocky machte sich sofort an die Arbeit und Ryder half ihm dabei. Der letzte Nagel. Fertig. Gut, und das heißt... Lok runter! Schon stand die Lok wieder sicher auf den Gleisen. Danke, Paw Patrol. Ihr seid spitze. Wir helfen, wo wir können. Das war's, Fellfreunde. Zurück zur Zentrale. Los! Das ging aber leider nicht. Das Feuerwehrauto rollte nämlich wie von selbst auf den Zug zu. Was? Ich klebe fest. Ich komme mit meinem Kran und helfe dir. Na sowas. Jetzt klebe ich auch fest. Moment, mit dem Gabelstapler kriege ich euch da weg. Nein, Rocky, warte. Aber die Warnung kam zu spät. Doch nicht mein Wagen auch noch. Ich habe ja schon immer gesagt, dass wir Hunde zusammenhalten müssen, aber so habe ich das nicht gemeint. Aber nun kam Ryder ein Gedanke. Hey Rubble, wo ist eigentlich der Magnet, den du am Strand gehabt hast? Keine Ahnung. Rocky, hast du ihn vielleicht mitgenommen? Nein, das habe ich nicht. Marshall? Ich? Nein, ich glaube nicht. Warte mal, ist er das? Da lag doch etwas unter der Feuerwehrleiter. Das ist er. Schnell schaltete Ryder den Magneten aus. Du hast den Magneten die ganze Zeit in deinem Auto gehabt. Darum ist alles dran kleben geblieben, ja. Und weil er so rot ist wie mein Feuerwehrauto, haben wir ihn einfach nicht gesehen. Ryder zog sein Pawpad aus der Tasche. Ryder, wir haben schon wieder einen Notfall. Henrietta will nicht mehr vom Scheunendach. Wir sind unterwegs. Na kommt, wir müssen noch mal zu Yumis Bauernhof zurückfahren. Gemeinsam rasten sie los, während das Huhn weiter um den Wetterhahn herumflatterte. Nein, bitte, Henrietta, sei vorsichtig. Ryder, bitte hilf ihr darunter. Ich hätte sie wohl doch zum Hühnerkindergarten bringen sollen. Machen Sie sich keine Sorgen, wir haben sie ruckzuck vom Dach geholt. Doch dafür sorgte Henrietta schon selbst. Sie flatterte so stark herum, dass der Wetterhahn sich löste und mit dem Huhn in den Brunnen fiel. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe da eine Idee. Marshall, hol doch mal den Magneten aus deinem Auto. Soll ich wirklich? Hat der Magnet nicht schon genug Ärger gemacht? Dieses Mal hilft er uns, ein Problem zu lösen. Du wirst schon sehen. Wenig später hing der Magnet wieder an Rubbles Greifer. Es kann losgehen. Schalte ihn ein, Rubble. Dann wollen wir mal. Hühner hoch! Und schon zog der Magnet den Wetterhahn samt Henrietta aus dem Brunnen. Oh, vielen Dank, Ryder. Du hast mir mein allerliebstes Lieblingshühnchen zurückgebracht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Henrietta, ich verspreche dir, du bekommst einen Spielkameraden. Ich kann Ihnen helfen, das Versprechen zu halten. Rocky verschwand in seinem Recycling-LKW, kramte darin herum und tauchte mit einer weißen Mütze in Form eines Hahnes wieder auf. Oh, wie entzückend. Die Bürgermeisterin setzte sich die Mütze sofort auf und Henrietta sprang begeistert obendrauf. Wunderbar, danke, Rocky. Henrietta hat einen neuen Freund und das verdanken wir Rocky. Das war eine super Idee. Das fanden die anderen Fellfreunde auch. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.